Ich habe mir als Kind immer gewünscht, eine Reise in den Westen. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen, alles Gold. Aber naja, jetzt weiß ich, wie es nun wirklich ist. Und naja, es hat Vor- und Nachteile.